Die haben auch Opening 26 gemacht, Everlasting Love. Everlasting Love. Ja, das kenne ich noch. Beast hat 36 gemacht, Question Answer auch an. Question Answer. Ach, who is he mit Verben, ne? Brunnenbond, who is he? Hallo und herzlich willkommen zum dritten News-Podcast im Jahr 2016. Heute geht es um alle, ich sage alle News aus dem Februar 2016. Und mit dabei ist direkt neben mir unser Stargast, ich begrüße Kevin. Juhu, schönen guten Tag, viel Spaß beim Hören des heutigen Conncasts. Und mit dabei ist auch Bianca, hallo Bianca. Hallo Leute. Und ich begrüße Lasse. Hallo alle zusammen. Genau, Olli ist heute nicht mit dabei, den haben wir mal auf die Reservebank gepackt, damit er im nächsten Monat wieder voll energiegeladen mit dabei ist. Aber er hier, ist auf Diät. Genau, Spoiler. Ja, aber nächsten Monat ist er auf jeden Fall wieder mit dabei, lieben Gruß hier an ihn. Und da beginnen wir jetzt mit den News, wie ich sagte, aus dem Februar 2016, die wir euch natürlich in voller Länge präsentieren möchten. Zunächst beginnen wir mit einem Verweis auf den Conncast, das ist der 91. seiner Art. Da sprechen wir über Band 86, der ja im Januar in Deutschland erschienen ist. Wir gehen da genauer auf den brutalen Mord oder beziehungsweise die brutalen Morde ein, was es damit rum auf sich hat und alle anderen Fälle. Der Glasscherbenfall war ja mit drin, der mit dem Kama-Itachi, nicht wahr, Kevin? Genau, ne? Was war noch für ein Fall drin? Da war Nakajima. Ja, die Köpfe sind noch gerollt. Die Köpfe und einer. Also mit Yamato. Hört mal rein in den Cast, da hört ihr unsere Meinung, genau. Unsere Statements. Ja, allerdings auch eine veraltete Meinung von mir, denn im Nachhinein, oder einen kleinen Nachtrag möchte ich geben, ich würde dem letzten Fall heute definitiv die volle Zahl an Punkten geben, nämlich 5 von 5, möchte ich hier nochmal sagen. Ja, also, hammermäßig. Ja, das nehmen wir gerne auf und besprechen wir natürlich auch im nächsten Podcast, wo der Fall ja noch weitergeht, im Band 87, der ja im April erscheint. Zuvor erscheint immer noch die Shinichi Edition, dazu aber auch später mehr. Hier noch kurzer Hinweis auf den goldenen Kibo 2016, für den wir, also connews.org, als beste Newsseite nominiert ist. Was hat es denn damit auf sich, Kevin? Ich wusste das. Nun, ganz einfach. Der goldene Kibo ist ein Award, der seit 2 Jahren oder so vergeben wird. An Newsseiten, an YouTuber, mit Anime-Manga-Bezug, an Zeichner, Fotografen, alles Mögliche, die sich im Anime- und Manga-Bereich verdient gemacht haben oder verdient machen. Und tatsächlich sind wir erstmals nominiert. Da danke ich den Leuten oder dem Menschen, der uns dort vorgeschlagen hat für die Nominierung, die wir dann auch letzten Endes erhalten haben. Herzlichen Dank dafür. Kibo ist so eine Art Online-Radiosender. Aber ich glaube, die meiste Aufmerksamkeit hat die Seite durch den goldenen Kibo und nicht durch das Radioprogramm. Vermute ich einfach mal. Nichtsdestotrotz für uns eine riesige Ehre, nach immerhin beinahe 8 Jahren so eine so etwas Schönes zu erfahren, dass man immer noch oder gerade jetzt noch gehört und gelesen wird, einem Vertrauen geschenkt wird und auch der Inhalt akzeptiert und gemocht wird. Das finde ich sehr, sehr schön und bedanke mich darum für die Nominierung, hoffe aber auch und baue auch auf eure Stimmen dafür, dass wir nicht nur bei der Nominierung bleiben, sondern vielleicht sogar noch den goldenen Kibo 2016 in der Kategorie Beste Newsseite gewinnen. Und dafür brauchen wir euch, denn das wird schwer, die Konkurrenz ist hart, ihr wisst es, abstimmen. Ja, die Konkurrenz schläft nicht, ne? Genau, Titel einer Conan-Folge. Wenn ihr für uns abstimmen möchtet, könnt ihr das natürlich gerne tun unter dergoldenekibo.de. Oder wir haben die Abstimmungsseite auch direkt bei uns im Wiki oben verlinkt, nicht zu übersehen. Und auch auf der Newsseite oben verlinkt und auch im Forum ist es verlinkt. Also überall findet ihr das, wenn ihr auf unsere Seiten geht. Ihr kommt eigentlich gar nicht drum herum, als für uns abzustimmen, ja. Nicht wahr? Ja, richtig. Also für uns, ne? Ja. Was anderes geht nicht. Genau, die anderen Seiten, die kennt man ja auch alle nicht. Also, was soll man machen, ne? Ja. Connews.org. ja, also wir bedanken uns sehr für jede Stimme und ich freue mich sehr, wenn ihr für uns abstimmen würdet. Ja. Ich mach's auch. Natürlich, Kevin. Ja. Also wenn du jetzt für wen anders abstimmst, ja, das wäre komisch, schon, ne? Wenn du schon nicht an unseren Gewinnspielen teilnehmen kannst, ne, ja, dann wenigstens. Ja. Gut, machen wir weiter. Wir springen mal zum Anime in Deutschland. Und nix. Ja, da ist leider nicht so viel passiert im letzten Monat. Wir hoffen natürlich, dass sich das im kommenden Monat ändert, dass wir da ein paar Informationen bekommen über vielleicht Film 19, über DVD-Release, was da ja mit KSM im letzten Monat schon so angedeutet wurde, vielleicht passiert da ja was und so weiter und so fort. Also man kann jetzt spekulieren. Nur aber wohl nicht bei KSM, ne? Ja, das ist ja halt die Spekulation. Hatten wir im letzten Monat schon angeschnitten mit Kasei-Universum Anime, KSM, wer da sich Rechte gesichert haben könnte, ob ProSiebenMax mit da drin ist. Anime? Vielleicht muss man wieder ein paar private Facebook-Profile von KSM-Mitarbeitern anschreiben. Dann kriegen wir vielleicht ein paar neue Antworten. Oh ja, gute Idee. Ich wette, das machen jetzt auch einige. Vielleicht kann man sie so unter Druck setzen, indem man mehr private E-Mails an sie schreibt. Ja. So kriegen wir neue Folgen mit Erpressung. Yeah! Wir haben Erfahrung bei Detective Conan gesammelt. Ja, also bisher nichts passiert diesen Monat. Im kommenden Monat ändert sich das hoffentlich, also im März 2016. Wir bleiben für euch am Ball. Und wenn ihr genaueres wissen wollt über den Anime, über die Anime-Situation in Deutschland, einfach mal in den letzten News-Podcast reinhören. Da haben wir das ganz genau aufgeschlüsselt, was denn da passieren könnte. Und natürlich auch aktuelle News vorab auf conennews.org lesen und dann bei uns hören im News-Podcast. So einfach ist das. Gut, dann kommen wir zum Manga in Deutschland. Da haben wir aber eine News. Oh. Und zwar ist am 3. März, also der 3.3., ein sehr schönes Datum, zwar nicht 2003 oder 2013, sondern 2016. Oder 3333. Ja, das dauert noch ein bisschen. Ah, okay. Da will ich lieber mehr als 333 Folgen haben. Ah. Also bis dahin geht Detektiv Conan noch, ne? Bis 3333. Folgen oder bis ins Jahr 3333? Beides. Bis ins Jahr, ich glaube, das ist möglich. Ja. Na gut, am 3. März ist die Shinichi Edition erschienen. Mhm. Ein Sonderband rund um Shinichi Kodo. Ach so. Der erste ja, oh Wunder, ne? Der erste seiner Art. Und Kevin hat da schon vorab ein paar exklusiv Hintergrundinformationen, brisanter denn je. Ja, Hintergrundinformationen haben wir euch alle bei conennews.org geliefert. Zum einen haben wir berichtet über den Inhalt der Edition. Also ganz klar zu erwähnen ist ja die tödliche Perlenkette, also die erste Episode bzw. das erste Kapitel aus Band 1 natürlich. Der ist mit drin. Der ist mit drin. Da hatte Ran noch kein Hörnchen. Das stimmt, ja. Da hatte sie noch kein Einhorn, ja. Sie war auch noch kein Einhorn. mit dabei sind außerdem noch, ich nenne mal die Episodentitel, die sind für die meisten Geläufiger, der Giftmord, sehr bekannt auch danach, der verschwundene Bibliothekar mit dem Genta, der zu dick ist und das Regal, der nicht bewegt werden kann. Mord an Bord mit dem... Ja, den Mord mit dem BH. Genau, und dem Spoiler. Danach kommt Mord in der ersten Reihe, wozu es noch ein kleines Zwischenkapitel gibt. Und die letzte Fahrt vom Chef. Also insgesamt eine sehr gute Fallauswahl, wie ich finde. Am Anfang von alten Kamellen, die wir aber in Deutschland auch schon kennen. Ja, anfangs dachte ich etwas unglücklich gewählt, auch mit Heiji und mit den Detective Boys. Aber beim Durchlesen des Bandes merkt man doch, dass die Entscheidung von Ema sehr gut war. Aber dazu dann im separaten Conancast zum Sonderband einige Infos mehr. Genau, also es gibt ja noch einen speziellen Themenpodcast dazu, der kommt im März. Auf jeden Fall dranbleiben. Aber ja. So viel sei schon mal verraten, der sagenumwogene Heiji Hatsutori ist auch wieder mit dabei. Ja, auf jeden Fall finde ich es sehr gut, dass auch die alten Fälle drin sind, denn die kennt man ja als deutscher Anime-Fan noch aus dem deutschen Anime. Und später kommt ja auch noch ein zweiter Band, Shinichi Returns, wird ja der zweite Sonderband zu Shinichi sein, der dann, glaube ich, im September erscheint, wenn ich mich nicht irre. Da kommen dann halt schätzungsweise die nächsten Kapitel dran oder Fälle, in denen Shinichi auftritt, hier jetzt die ersten. Und natürlich eine super Fallauswahl, die tödliche Perlenkette. Giftmord ja, kennt man, also Mord an Bord, alles, was mit dabei sein muss. Ich finde es ja auch gut, aber ehrlich gesagt, so viel Auswahl hatte Ema jetzt noch nicht, ne? Also wenn sie Shinichis Fälle sammeln wollen. Na, sie hätten ja ein Band machen können und dann die Besten herauswählen müssen. So müssen sie praktisch einen zweiten bringen. Denn die Besten sind ja nicht dabei. Zum Beispiel der London-Fall und was weiß ich was. Also den hätte man mit reinbringen müssen, wenn man ein Sonderband gemacht hätte. Endlich, wenn man gute Fälle sammeln möchte, dann muss man den London-Fall nicht mit reinnehmen. Na ja, aber der ist schon wichtig für Ran-X-Shinichi-Fans. Ich meine, im Prinzip müssen sie insgesamt ja eigentlich drei Bände rausbringen, wenn sie alle Fälle sammeln wollen wahrscheinlich. Mal sehen, ne? Ja, vielleicht kommt es ja gut an und sie machen das. Der erste ist raus, je nach Verkaufszahlen. Der zweite ist in den Startlöchern. Ei Haibara Sonderband ist in den Startlöchern. Im November, ja. Ja. Wie hieß er noch? Detektiv Conan featuring Ei Haibara Special Edition Selection Soccer Edition. Keine Ahnung was. Ah, ja, okay. 5,99 € ab jetzt erhältlich. Genau. Und wir machen einen Lesen, Conancast hören. Themenpodcast dazu. Das ist wirklich bezahlbar. Ja. Gut, dann springen wir zur spoilerfreien Zone. Auch der Manga in Deutschland war halt leider nicht so präsent, aber das ändert sich im kommenden Monat hoffentlich wieder. Bei der spoilerfreien Zone haben wir zunächst die Einschaltquoten von der letzten Fillerflut. Und da weiß Lasse ein bisschen mehr, nicht wahr? Ja, genau. Die Fillerflut ist ja jetzt offiziell vorbei. Wenn ihr den Episodenplan auf unserer auf connews.org bereits gelesen habt, wisst ihr das? We can. Und dementsprechend sind das jetzt die letzten 5 Quoten. Und was ich das letzte Mal, glaube ich, auch schon gesagt habe, was ich auch in den News geschrieben habe, alle Filler hatten eine höhere Einschaltquote als die letzte Manga-Umsetzung, 3 erste Entdecker. Und das setzt sich auch diese Woche fort. Die beiden 1-Stunden-Specials mit Ibiso, die wir im letzten Podcast besprochen haben, sind dabei natürlich erwartungsgemäß hochgestochen mit über 9%. Dann gab es noch eine Wiederholung, die trotzdem 8% geholt hat. Und 2 Fille, über die wir später noch sprechen, die Illusion des Bauchredners, die sich im besseren Mittelfeld platziert haben. Also sehr für sehr gute Werte im Vergleich auch gerade zu den anderen Serien, die teilweise, also zum Beispiel Dragon Ball Super bleibt stets hinter Conan zurück. Na gut, manche Dragon Ball Super Fans würden sagen, ist auch keine Kunst, aber nein. Fans, ne? Ja. Manche. Akira Toriyama hat gesagt, Dragon Ball Super ist, naja, also von daher, wenn er die Serie nicht mal mag, aber wir sind ja hier bei Conan News und nicht bei Dragon Ball. Ja, genau. Aoyama findet Detective Conan super, hat er glaube ich mal gesagt. Ja. Er wäre blöd, wenn nicht. Bringt ihm Geld, sagt er. Das typische Klischee, ne, ja, macht's nur das Geld deswegen. Ja, also Einschaltquoten sind wirklich super. Zweistellig waren wir, glaube ich, schon eine ganze Weile nicht mehr, oder? Episode 798 war. Ah, okay, echt? Ja. Ja, 10,3%. Ja, gerade so. Ja, aber ist dennoch recht selten. Ich kann schon mal teasern, in den nächsten Quoten-News gibt es auch wieder zweistellig. Oh, ja, welche werden das sein? Ja, wir bleiben am Ball. Auf jeden Fall 8-9% sind ja eigentlich schon super, dafür, dass wir mal bei 6-7% waren zwischendurch. Und das ist gar nicht lange her. Nee, aber jetzt mittlerweile hat sich wieder stabilisiert, kann man sehr froh sein, vielleicht haben die ein bisschen mehr Werbung geschaltet in Japan, keine Ahnung was. Es läuft ja jetzt aus, hatte ich auch geschrieben, die Kindaichi Case Files laufen auf dem Sendeplatz, den früher Magic Kaito 1412 von. Danach oder davor? Davor, oder? Ja, davor. Davor. Eine halbe Stunde davor. Lief Magic Kite auch immer davor? Ja. Achso, ich dachte, es lief immer danach. Okay, gut. Nee, es lief davor. Und die laufen jetzt auch, die laufen jetzt mit der zweiten Staffel vor Conan seit Beginn des Jahres. Ist ja auch so eine Mystery-Serie, ja, ne? Ein bisschen vom Schlag von Conan. Ja, Hajime Kindachi ist halt auch ein Oberschüler-Detektiv, der mit seiner besten Freundin immer so ermittelt. Jetzt tatsächlich 2 Jahre vor Conan erstmals rausgekommen, aber leider nicht so erfolgreich, Pech gehabt. läuft übrigens, habe ich gelesen, die Phoenix Wright Anime, der Phoenix Wright Anime Attorney. Wo kommt der? Den will ich sehen. Ja, der kommt im April und ich meine gelesen zu haben, der nimmt dann in der Zukunft den Sendeplatz vor Conan ein. Ja, also schon abgelehnt. Also schlechte Quoten für Conan in der Zukunft wegen schlechten Vorprogramms. Was? Nein. Was? Also Moment. Attorney jetzt geht's nicht so weit. Alle, die einen DS oder 3DS haben, unbedingt spielen. Phoenix Wright Ace Attorney. So, genug Werbung gemacht. Ja, ich mache noch ein bisschen Werbung für ConanWiki.org, ConanForum.org. Nein, dazu kommen wir später. AceAttorneyNews.org. Genau. springen wir über zu Film 20, der ja jetzt im April schon in den japanischen Kinos anläuft. Ich glaube, am 19. April. Der Samstag da auf jeden Fall um die Ecke. Da haben wir jetzt einen finalen Trailer, wo sich Shuichi Akai und Burble mal ordentlich auf die Fresse hauen. Noch clean. Ja, auf den Mund schlagen. Gut. Besser. Genau. Ja, was hat das denn damit auf sich? Habt ihr den Trailer gesehen? Yep. Ja. Ja. Wunderbar. Ja, also ich würde einfach jedem empfehlen, den Trailer zu sehen. Man braucht gar nicht groß viel drüber reden. Es kommen Wermut drin vor, Jin, Bourbon, Akai, natürlich Conan, Ai. Detective Boys. Ja, alle, die dabei sein müssen. Sehr viel Action und natürlich ja. Explodiert wieder was. Das muss sein, ja. Bam. Schaut es euch an. Könnt ihr überall im Internet nachgucken. Ja, also ich muss ja sagen, man kann ja beim Film gespaltener Meinung sein, was die Handlung angeht. Aber der Trailer verspricht doch schon Spannung. Also war dicht an der Gänsehaut dran bei mir. Also saugut gemacht. Dagegen sind die anderen Trailer für die anderen Filme nichts. Also, Also ja, im Vergleich zum 19. Film war ein Trailer natürlich eine deutliche Steigerung, ja. Ja, wobei man bei Film 19 mit Kaito Kid ja weiß, da passiert ja im Grunde nichts. Ja. Liegt natürlich auch wirklich am Thema, ne? Mit der schwarzen Organisation muss es natürlich krachen. Bam. Ja, aber auch da wird ja am Ende, also... Conan stirbt. Ach so. Und daran auch. Oh. Ja, ist doch klar. Ja. Quelle sind wobei noch. Ich habe Angst. Also ich möchte mir jetzt nicht zu viel versprechen und nicht am Ende enttäuscht aus dem Film rausgehen. Ich versuche meine Erwartungshaltung aufzudämpfen, weil wenn man sich die Trailer zu Film 19 angeguckt hat, ich glaube, die Hälfte von dem, was im Trailer gezeigt wurde, war gar nicht erst im Film drin. Von daher, naja. Das ist natürlich gut. Ja. Das nennt man einen Teaser und keinen Trailer mehr, aber na gut. Ja. Etwas, was mich an dem Trailer noch verwirrt hat, dem Trailer zu Film 20, ist die, habt ihr ihn hoffentlich kurz angeguckt, liebe Hörer, dann wisst ihr jetzt auch, wovon ich rede. Auf connews.org findet man den. Nämlich die mysteriöse Frau mit Amnesie. Ach ja, die mit den zwei verschiedenen Augen, ja. Richtig, und diese zwei verschiedenen Augen. Sehr ähnlich. Und diese zwei verschiedenen Augenfarben, die nerven mich inzwischen. Weil im ersten Teaser und im ersten Trailer war das, also das eine Auge ist immer dunkelblau. Das andere Auge war in den ersten beiden Trailern, war es gelb. Auf dem Promotion-Material und im offiziellen Charakter-Reveal in der Show on Sunday war das andere Auge dann hellblau. Und jetzt im Trailer ist es schwarz, das andere Auge. Ja, eins ist hellblau und das andere schwarz, genau. Ich weiß nicht, was das soll, vor allem, weil ja auch immer viel spekuliert wird mit Rum, wie das aussehen könnte in Bezug auf diese Frau. Die Frau ist wahrscheinlich nicht Rum, aber naja. Also es wäre komisch, wenn. Ich frage mich, warum das dauernd wechselt. Das verwirrt mich. Und das stört ist mich wie inzwischen. Mit den Haarfarben. Vielleicht sind es drei verschiedene Personen. Die wollen einfach, dass du den Film anschaust, damit du weißt, welche Augenfarbe es wirklich ist. Ja. Apropos Wissen, wir wissen auch, wer die Frau spricht inzwischen. Das hat die Show on Sunday bekannt gegeben, nämlich die japanische Schauspielerin Yuki Amami. Ah ja, sehr begabt. Die spricht die Frau jetzt. Das war die 13. Überraschung der Show on Sunday. Sie sind mit den Überraschungen etwas zurückgefahren. Bis jetzt ist nur halt die 13. raus und sonst noch gar keine, ja, obwohl der Film jetzt demnächst draußen ist. Also wo sind meine restlichen 7 Überraschungen? Überraschung, es gibt keine 27 Überraschungen. Es ist Überraschung 14. Und vorbei. Wie cool das mal wäre. Na, 6 Wochen haben wir ja noch. Vielleicht bringen sie manchmal 2. Oder ihr müsst die Überraschungen selber im Film finden. Ja, genau. Ah. Sind mit eingebunden, ne? Ja. Naja. Wir kennen Überraschung die gar nicht. Kuro ist dabei. Das wäre auch eine Überraschung. Nee, der Goro ist inzwischen auch von der Show und Sender bestätigt worden. Ja, super. Das ist kein Überraschung mehr. Hätte mich auch gewundert, wenn er nicht dabei wäre. Das wäre genauso, als wäre Jin nicht dabei. Bei einem Film mit der schwarzen Organisation, ohne Jin. Was mich aber sehr freut bei Film 20 ist, dass das Ending von Beast gesungen wird. Also, die haben mit Don't Wanna Lie haben die ja schon einen Kracher beigetragen und auch sonstige geniale Anime-Openings beigesteuert. Von daher bin ich sehr vorfreudig. Und das, was man im Trailer schon gehört hat an Beast, war fantastisch. War Miss Mystery von oder Misty Mystery oder irgendwie so von Beast? Miss? Nee. I love you, Miss. Das war von Gar nicht Cracker Sie. Nein, das war Misty Mystery. Nee, okay. Misty Mystery ist doch von einer Frau. Ja, Garnet Crow, wie gesagt. Ja. Ja. Und Miss Mystery ist von Breaker Z. Mhm. Die haben auch Opening 26 gemacht, Everlasting Love. Everlasting Love. Ja, das kenne ich noch. Beast hat 36 gemacht, Question Answer auch an. Question Answer. Ach, Who is He mit Verben, ne? Furibon, ja. Who is He? Ja, kenne ich auch noch. Ich möchte nochmal zu Protokoll geben, dass Don't Wanna Lie eines der furchtbarsten Opening-Lieder aller Zeiten. Ich möchte nochmal zu Protokoll geben, dass du ab heute nicht mehr in deinem Conan kannst. Also Beast ist meine absolute Conan-Opening-Ending-Lieblingsband. Don't Wanna Lie ist perfekt. Es ist ein Ohrwurm. Na, wie der das Englisch ins Mikrofon weinerlich heult, das ist furchtbar. Und bei dem Opening, die Konzertausschnitte waren auch so überflüssig. Oh. Ja, im Film. Ja, aber im Ende vom Film war es ja gut. Ja, da hat es besser geklappt, aber da singt er trotzdem immer noch Don't Wanna Lie. Ja, dann dachtest du, sie nehmen nochmal neu auf oder was? Sie können es ein gutes Lied machen. Das kommt ja im nächsten Film. Ja, aber Garnet Crow gibt es doch nicht mehr. Was hat denn jetzt Garnet Crow damit zu tun? Ja, du wolltest ein gutes Lied. Dann brauchen wir Garnet Crow. Nee, Beast. Garnet. Ja, dann will ja Beast nicht. Also meine Lieblingskünstlerin ist immer noch Mai Kuraki. Ja, die ist auch sehr, sehr gut. Ja, die passt aber nicht für ein Filmending. No. Ja, vielleicht. Für Film 13 hat sie das Filmending gemacht. Das war auch gut. Puzzle. Aber, ja, okay. Ich ziehe meine Aussage zurück. Es tut mir sehr leid. Es tut mir wirklich sehr leid. Einspruch. Moment mal, nimm das. Ja, ich gebe zu Protokoll, dass wir weitermachen mit dem nächsten Thema. Und zwar... Nachdem uns Lasse verlassen hat. Nee, du musst uns verlassen, Kevin. Ach so. Wir sind mit der spoilerfreien Zone vorbei. Jetzt kommen die Spoiler. Okay. Tschüss, Kevin. Noch eine Kleinigkeit. Gerne. Das Veröffentlichungsdatum für Band 89 ist draußen in Japan. Ah. 15. April 2016 kommt der Band in Japan. Ja, passend zu unserem Band 87 dann. Kurz vor dem Kinofilm. Ja, genau. Passt ja. Und jetzt kann Kevin gehen, also tschüss. Tschüss, Kevin. Tschüss, Kevin. Mach's gut. Gut, dann starten wir durch mit dem Anime in Japan. Und zwar zunächst mit den Episoden 806 und 807. Die Illusion des Bauchredners Teil 1 und Teil 2. Worum geht's denn da, Lasse? Am Anfang sind Conan, Kokoro und Ran ganz klassisch mal wieder unterwegs. Sie wurden nämlich eingeladen zu einer Bauchredner-Show, einer quasi so ein bisschen Horror-Thriller-mäßigen Show, wo der Puppenspieler eben in einen mörderischen Kampf mit seiner Bauchrednerpuppe gerät, was Ran natürlich auch wieder ein bisschen erschreckt, aber na gut. Wie immer. Ich finde es auch gruselig. Ja, diesen längeren Einstieg können wir uns mal wieder erlauben, weil es endlich mal wieder ein zweiteiliger Filler ist, also müssen sie nicht so auf die Tube drücken, sondern können sich ein bisschen Zeit lassen, was ganz schön ist. Während des Falls bringen können übrigens auch immer wieder nette Vergleiche, dass er ja eigentlich auch ein Bauchredner ist mit Kokoro und gibt es dann lustige Bilder im Hintergrund, wo er Kokoro quasi so als Bauchrednerpuppe hält, wenn Kokoro das wüsste. Nun ja, sie sind jedenfalls eingeladen worden, weil der Bauchredner Kokoro für einen Fall engagieren wollte. Doch, soweit kommt es erstmal nicht, denn der Bauchredner ersticht quasi jemanden und wird dann ins Krankenhaus eingeliefert mit der Begründung, die Bauchrednerpuppe hat quasi von ihm Besitz ergriffen. Und Psychiater vermuten eine gespaltene Persönlichkeit. Und der Bauchredner ist auch sehr sozial inkompetent, weil er redet immer durch die Bauchrednerpuppe mit anderen Leuten. Hat so auch seine Freundin mal kennengelernt, weil die ihm eben, dass er es so mit dem Bauchredner machen kann, ein bisschen mehr Selbstvertrauen gibt. Und jetzt gibt es eben das Problem, ist er zurechnungsfähig, hat er den Mord begangen oder ist er schizophren, gespaltene Persönlichkeit, Fragezeichen, oder ist die Puppe am Ende wirklich hat die wirklich von ihm Besitz ergriffen? Ist es ein Geist? Dieses Rätsel, dem stellen wir uns und der Illusion des Bauchredners. Natürlich kann Conan den Fall am Ende lösen und den Bauchredner auch ziemlich in die Ecke drängen, denn Conan kann natürlich auch selber Stimmen imitieren. Und da spielt er mit dem Täter vor der Auflösung des Falls auch nochmal ein paar Psychospielchen, was sich ganz nett anhört. Ja, für eine zweiteilige Filler-Episode eigentlich recht ordentlich, würde ich sagen. Ich würde für die beiden Episoden zusammen 3 von 5 Bauchrednerpuppen geben. War ordentlich. Ja, also ich dachte erst, du gehst auf 4, aber 3, da bin ich auch durchaus mit dabei. Also war eine grundsolide Filler-Episode oder 2 Filler-Episoden. Auch schön, dass mal wieder ein Zweiteiler ist. Der letzte war ja, glaube ich, die Mystery-Tour. Kann das sein? Ja. Ja. Nee, beziehungsweise das Ibiso-Special. Ja, okay, ja, na. Das war ja im Prinzip eigentlich schon vier Teile. Ja, auch ja, eher ein Special als eine Filler-Folge. Aber ja, also aber sonst die Mystery-Tour. War sehr schön, dass man am Anfang nicht gleich den Mord mitbekommen hat, sondern dass ein bisschen Raum war, um der Handlung Luft zu geben. Ja, ihr wisst, was ich meine. Also sehr schön, 3 von 5. Keine Ahnung was. Detective Voice Abzeichen. Ja, ich würde sogar sagen 3,5, weil nach den langen Einzelfolgen, die schon eher dann doch durchschnittlich waren, würde ich dann wieder sagen, war auch interessant, mal hier einen eventuell unzurechnungsfähigen Mörder zu haben, der ein bisschen psychisch durch ist. Das kannte ich jetzt auch noch nicht und deshalb würde ich schon eher auf 3,5. Ja. Gott, jetzt fällt mir wieder nichts ein. Können wir nicht einfach Sterne sagen? Ja, nimm doch Sterne. Ja, nehme ich Sterne. Ja, gut, dann machen wir direkt weiter mit dem nächsten Fall. Episode 808 und 809. Das Gasthaus des Kamaitachi. Das ist ja auch schon in Band 86 enthalten, der entsprechende Fall dazu. Also mal wieder eine Manga-Umsetzung hier. Und die wird uns jetzt Bianca vorstellen. Genau, gerade aktuell im letzten Conan-Cast noch besprochen, jetzt hier schon wieder im News-Podcast, nur diesmal als Anime-Folge. Und zwar beginnt es damit, dass Heiji Conan darum bittet, in ein Gasthaus, Pension, typisch japanisch traditionell, mit heißer Quelle zu fahren. Denn dort soll ein Kamaitachi, so ein japanisches Fabelwesen, gesichtet worden sein, welches eine Sense trägt, immer bei Schnee auftaucht und seine Opfer mit dieser Sense töten soll. Dafür gibt es natürlich auch einen Beweis, nämlich wurde ein Foto in einer Zeitschrift veröffentlicht, das verschwommen eben jenes Kamaitachi zeigen soll, wie es über das Wasser der heißen Quelle läuft. Und dementsprechend sind sämtliche Leute interessiert daran, dahin zu fahren, besuchen diese Pension. In unserem Fall sehen wir Conan, Kogoro und Ran natürlich, begleitet von Heiji, der ja unbedingt dahin wollte, und Kazuha, die ist dann natürlich auch immer mit dabei. Dazu gibt es noch 2 Zeitungsreporter, die unbedingt dieses Kamaitachi sehen wollen und eben auch einen Artikel darüber schreiben wollen. Wir lernen außerdem die Besitzerin des Ladens kennen, sowie ihren Schwiegervater und den kleinen Sohn von ihr, der am nächsten Tag Geburtstag feiert und sein Zimmer dafür dekorieren soll. In dieser Pensionherberge gibt es eine alte Sense, die eventuell 10 Millionen Yen wert sein soll. Die liegt in dem Schuppen und natürlich gehen alle Leute, die daran interessiert sind, in diesen Schuppen rein, besichtigen die Sense, als in dem Moment die Glühbirne kaputt geht, Kogoro, Heiji sowie die eine Reporterin geschnitten werden mit irgendwas und alle denken, oh mein Gott, dieses Kamaitachi gibt es wirklich. Daraufhin hören sie später auch noch einen Schrei und der Schwiegervater der Besitzerin der Pension ist im Anbau der Pension ermordet worden. Die Frage ist nur, wie ist der Täter hingekommen? Denn durch den Hintereingang, da gibt es keine Fußabdrücke, denn es hat schließlich geschneit, also müsste man die sehen. Und durch den Vordereingang kommt man eben nur, wenn man durch diese Quelle läuft. Und dafür müsste der Täter ja nass sein. Also stellt sich hier die Frage, ist der Täter wirklich ein Kamaitachi gewesen oder ist der etwa wie eines übers Wasser gelaufen? Und ich sage euch voraus, in dieser Folge wird jemand übers Wasser laufen. Mehr aber verrate ich jetzt erstmal nicht. Ich fand den Fall auf jeden Fall spannend und interessant und wäre niemals darauf gekommen, dass es tatsächlich möglich ist, übers Wasser zu laufen. Dementsprechend gebe ich dem Fall auf jeden Fall 4 von 5 Sterne. Er war nicht überragend, aber doch interessant. 4 von 5 Sternen. Guter, solider Fall, leicht überdurchschnittlich, interessant, wie man übers Wasser laufen kann tatsächlich. Sehr gute Auflösung von Conan und Heiji. Also empfehlenswert, könnt ihr euch angucken. Ich würde dem Fall auch 4 von 5 Sternen vergeben, war ein super Fall. Die Dynamik zwischen Heiji und Conan ist mal wieder besonders gut, weil Conan erpresst Heiji in dieser Episode ja auch mit seinen Audioaufnahmen aus Band 83. die er gesammelt hat, das fand ich ganz gut. Ich hätte sogar 4,5 von 5 Sternen vergeben, wenn sie nicht am Ende eine kleine Szene rausgeschnitten hätten, die im Manga war. Aber nun gut, wollen sie wahrscheinlich den Synchronsprecher von Professor Agasa nicht dafür nochmal ranholen. Ja, 4 von 5 Sternen. Gut, dann machen wir weiter mit den nächsten Episoden, die uns erwarten. Wir hatten ja jetzt schon den ersten und zweiten Teil des Dreiteilers, die Schwarze Dunkelheit der Präfekturpolizei. Da kommt dann noch am 12. März der dritte und abschließende Teil im japanischen Fernsehen. Und ja, danach erwartet uns dann ein Vierteiler, die remasterte Auflage des Black Impacts, also Folge 425. Das war ja der Fall, wo am Ende die Organisation bei Kokoro Mori gegenüber auf dem Dach war und ihn abknallen wollte. Das wird jetzt im Manga als Vierteiler neu aufgelegt, zwischen März und April. Genau, und dann geht's im April, soweit ich weiß, mit einem Filler weiter, nicht wahr, Lasse? Ja, genau, das ist quasi, der Filler kommt am Wochenende raus wie der Film und ist quasi die Episode, was früher die Magic Files waren. Nämlich, was damit zu tun hat, und die Episode heißt Der Schatten, der sich an Amuro heranschleicht. Also wird uns mal wieder, wahrscheinlich wird es am Ende irgendwas Harmloses sein und dann am Ende sagen sie, aber wir wussten ja auch noch nicht, was uns da und da erwartet, was dann in den Film überleiten soll. frage ich mich sowieso, warum man das braucht, weil der Film startet ja am selben Tag, aber natürlich viel früher, als der Anime abends läuft. Also die Hardcore-Fans gehen wahrscheinlich sowieso schon vorher rein. Naja. Und ja, Black Impact war ja ein sehr langes Special, 2,5 Stunden. Längste überhaupt. Wie sie das müssen sie natürlich ein bisschen runterkürzen, machen sie ja immer bei den Remasters. Soll natürlich auch schön auf den Film überleiten, vor allem mit der Vorstellung, das ist ja die Einführung von Kier. Und das ist für den Film natürlich auch recht günstig und ist auch die Einführung von Korn und Chianti. Also eigentlich recht gut, recht clever gemacht. Die haben ja Ahnung. Mensch, die wissen zwar nicht immer gute Openings und Endings animiert, aber von so remasterten Folgen haben sie Ahnung. Gut, wahrscheinlich werden sie dieses mit Takagi kam ja vor im Anime, wo er noch irgendwie Miwako Takagi auf dem Fenster geschrieben hat bei Kier in der Nähe. Das war ja so ein Anime-Subplot, der nicht im Manga drin war. Das werden sie wahrscheinlich rausschneiden, Gott sei Dank, um auf die Länge zu kommen. Naja. Gut, dann springen wir direkt über zum Manga in Japan. Da haben wir auch wieder einen neuen Fall, die Kapitel 948 bis 950. Worum geht es denn da, Lasse? Ja, wenn ihr den letzten Podcast gehört habt, und ich hoffe, das habt ihr, oder meine News gelesen sonst jetzt nachhören. News.org, ja, genau. Dann wisst ihr, dass der letzte Fall, Kapitel 947, damit geendet ist, dass sich Aihaibara an ein weiteres Opfer auf der APTX-Liste erinnert hat, nämlich Koji Haneda, den nicht blutsverwandten Bruder von Shokichi Haneda. Das hat sie am Ende von 447 angesprochen und im Gegensatz zu dem, was Philipp vorher gesagt hat, machen sie auch direkt weiter. Frechheit. Damit. Genau. Conan und Ai recherchieren nämlich über den Tod von Koji, der angeblich bei einem Unfall bzw. bei einem Vorfall in Amerika gestorben ist. Und so ist es auch. Er ist allerdings schon vor 17 Jahren gestorben. Er war in Amerika wegen einem Schachturnier. Er war eigentlich Shogi-Profi, aber spielt auch gerne Schach. Deswegen war er in Amerika und wurde da eben in seinem Hotelzimmer ermordet. Todesursache ungeklärt, wie es ja für das APTX typisch ist. Sein Raum war allerdings verwüstet und am gleichen Tag ist auch eine reiche 80-jährige Investorin gestorben in dem Hotel namens Amanda Hughes, die angeblich Kontakte zum FBI und zur CIA hatte. Ihr Raum, im Gegensatz zu Kojis, war total sauber, quasi als ob die Organisation ihn so hergerichtet hätte. Amanda war ein großer Fan von Koji und auch in seinem Zimmer, weswegen Ai und Con spekulieren, dass Amanda eigentlich das Ziel der Organisation war und Koji nur zufällig in die Schusslinie geraten ist und so ermordet wurde. Was noch wichtig ist für Koji, ist, in seinem Zimmer wurde ein kaputter Spiegel gefunden, auf dem die Buchstaben PTON draufstehen. Dazu sagt Ai, dass es wahrscheinlich ein Kosmetikprodukt war von einer Firma, wo drauf stand Put on Mascara. Außerdem lief der Wasserhahn und er erhielt Scheren in seinen Händen ergriffen. Was noch wichtig ist, Amanda hatte einen Bodyguard namens Asaka, von dem keiner, der verschwunden ist, deswegen ist er der Tatverdächtige, vor 17 Jahren eben. Er ist verschwunden, keiner weiß, wie er mit vollem Namen heißt, Ob es überhaupt er oder sie ist, weiß man auch nicht. Wie Amanda ihn eingestellt hat, wusste auch kein Verwandter von ihr. Deswegen spekulieren konnten, dass eben Asaka ein Agent der schwarzen Organisation gewesen sein könnte. Das ist jetzt tatsächlich 8 Seiten, haben wir tatsächlich direkte Plotentwicklung gehabt in dem Fall, bevor wir dem regulären Morph für uns zuwenden. Das ist, glaube ich, auch Rekord. Ist doch normalerweise immer eine Seite am Ende des Kapitels. Ja, das kommt auch noch. Eine Sache ist noch wichtig. Ist eigentlich alles wichtig. Ja, Con fragt Ai, wie es eigentlich sein kann, dass es vor 17 Jahren schon APTX gab. Wie alt bist du nochmal, Ai? Und dann sagt sie natürlich, das ist aber nicht sehr höflich, ich bin 18, habe ich dir auch schon mal gesagt. Wahrscheinlich ist das damals von ihren Eltern entwickelt worden, da sie die Forschung ihrer Eltern quasi auch nur weitergeführt hat. Und sie nennt erstmals, sagt sie uns, wie die Mianus gestorben sind, nämlich bei einem Laborbrand. Das Labor der Mianus ist abgebrannt und dabei sind Atsushi und Elena ums Leben gekommen. War ein Unfall, laut der Organisation. Wobei es eigentlich zweifelhaft ist, ob die Organisation das war. Naja, das ist ja zu vermuten, ne? Also würde ich jetzt... Naja, das Ding ist, dadurch wurden ja auch die ganzen Forschungsdaten und Ergebnisse zerstört, die Ai dann hinterher rekonstruieren musste. 17 Jahre später. Dann ist es was anderes. Das lässt ja, das ist ja schon darauf schließen, dass die Organisation das eigentlich nicht verlieren wollte. Okay. Ich meine, wenn sie eigentlich nur Elena und Atsushi umbringen wollten, dann müssen sie ja nicht gleich das ganze Labor abfackeln, sondern irgendwie Autounfall inszenieren oder so. Ja, das wäre klüger. Naja, okay. Ja. Jedenfalls hört Agasa das mit den ergriffenen Scheren und erinnert sich daran, Megure hat ihn heute Morgen zu einem Mordfall gerufen, weil es wurde ein Mord begangen und das Opfer hielt von Agasa entwickelte Scheren in der Hand und deswegen soll er doch an den Tatort kommen und eine Aussage dazu machen, was diese Scheren eigentlich bewirken. Just in dem Moment, als Con und Agasa und Ai aufbrechen wollen, kommt Subaru Ukiya rein, hey, und möchte einen Eintopf mit ihnen teilen und interessiert sich für den Fall und möchte da gerne auch mit. Ai lassen sie hingegen zurück, weil, du kannst auf das Haus aufpassen, nicht wahr? Isst doch einfach den Eintopf. Und dabei bemerkt Ai an, dass sie das nicht machen möchte, weil alles Essen, was Subaru vorher immer gebracht hat, war nicht richtig durchgekocht. Und dann sagt Ai, es ist fast so, als würden sie hier mit Wanzen mithören und hätten das Essen nur mitgebracht, um eine Ausrede zu haben, rüberzukommen. Wohin Subaru sagt, nee, ich bin einfach nur ein schlechter Koch. Zwinkert. Vielleicht ja beides. Ja. Jedenfalls lassen sie Ai zurück und deswegen gehen nur Subaru, Agasa und Con zum Tatort. Während sie rausgehen, ruft Subaru Agent Camel an, der in der Villa Kudo aus seinem Fenster auf Agasas Haus guckt und sagt, ich vertraue Ihnen das Beschützen von Eiern, Camel. So. Damit widmen wir uns jetzt dem Mordfall zu. Nämlich der Präsident einer Immobilienfirma wurde getötet in seinem Haus, erhielt Scheren in der Hand, der Wasserhahn lief, Kapitel vorbei. Nein, Quatsch. Subaru bemerkt noch am Ende, dass der Fall viel zu ähnlich ist mit dem Koji Haneda-Fall vor 17 Jahren und sagt noch, dass der Fall ihn damals dazu bewegt hat, dem FBI beizutreten. So, das war Kapitel 948. Das war jetzt sehr ausführlich, aber das wird alles noch wichtig. Deswegen geht Kapitel 949 geht da hingegen viel schneller. Süßer Geruch nämlich beschäftigt sich hauptsächlich mit den Ermittlungen im aktuellen Mordfall, der insgesamt nicht sehr relevant ist, aber am Ende noch einen entscheidenden Hinweis liefert. Am Anfang fragt Con jedenfalls nochmal nach, wegen vor 17 Jahren der FBI bewegt beizutreten, ob Akai damals schon in den Fall involviert war. Sagt Akai nein, das war mein Vater. Damals. Und er fragt Con, war dein Vater auch FBI-Agent? Und er sagt Subaru, beziehungsweise Akai sagt, nee, er war nicht vom FBI. Aber wenn wir noch weiter über meinen Vater reden wollen, sollten wir vielleicht erstmal über dich reden und vielleicht mit deiner wahren Identität anfangen. Und er sagt Con, vielleicht später. Ja, und damit vertagen sie dieses Gespräch, wobei Con natürlich denkt, Akai weiß doch eh schon Bescheid. Nun, wahrscheinlich wollte er einfach nicht am Tatort reden, wo Shiba und Takagi irgendwie ganz in der Nähe stehen. Ist wahrscheinlich nicht die beste Idee. Jedenfalls, sie beginnen mit der Ermittlung. Es gibt nur einen Verdächtigen diesmal. Also es ist wieder ein Columbo-Style-mäßige Ermittlung, wie er es getan hat und nicht, wer es getan hat. Er heißt Zenba und hat das Opfer gefunden und wird damit zum Tatverdächtigen und für Con und Subaru schnell klar, er ist der Täter. Und am Ende des Kapitels finden sie dann auch die Mordwaffe und damit leiten sie in das nächste Kapitel 950 über. Conan und Subaru lösen jetzt also dementsprechend den Fall, Das geht relativ schnell. Die Mordmethode werde ich jetzt nicht genau aufschlüsseln, dafür müsst ihr die Kapitel schon selber lesen. Die ist nämlich auch wieder ein bisschen komplizierter. Jedenfalls gibt es noch einen Hinweis, der für die Gesamthandlung wichtig wird in diesem Kapitel. Nämlich, die ergriffenen Scheren dienten dazu, eine Todesnachricht zu hinterlassen. Das Opfer hat nämlich, er hatte in dem Zimmer, in dem es ermordet wurde, standen Gläser, die von der Fusei Campbell Company mitgemacht wurden, der Jugendliebe von Agasa, mit den Ginkgo-Blättern. Und auf diesen Gläsern stand Fusei Brand drauf. So. Der Wasserhahn lief deswegen, weil das Opfer das Glas unter Wasser gehalten hat, um es schneiden zu können mit Scheren. Das geht wohl unter Wasser ein bisschen präziser. Darauf hat er eben Buchstaben rausgeschnitten, aus dem man den Namen des Täters formen kann, und die dann weggeschmissen. Das heißt, nicht die Buchstaben, die übrig blieben, waren wichtig als Sterbenachricht, sondern die weggenommen wurden, weil es sonst zu offensichtlich wäre. Das war eben ein weiteres Indiz für Kon und Subaru, mit dem sie den Tätern überführt haben, beziehungsweise wie sie ihn noch mehr verdächtigen konnten. Daraufhin fällt ihnen ein, ach so, dafür ist das, und überprüfen nochmal die Fotos von Kojis Tatort und schlüsseln das nämlich auf, nämlich anstatt sich auf PTON zu konzentrieren, die Buchstaben, die übrig geblieben sind, konzentrieren sie sich auf Yumaskara. Daraus nehmen sie den Namen des tatverdächtigen Asaka raus. Und wenn man Yumaskara das Asaka wegnimmt, bleiben noch U, M und R übrig und das ergibt... Mur. Ah, rum! Richtig, rum! Genau. Und jetzt ist quasi, sind sie zu der Erkenntnis gekommen, getrennt voneinander, weil warum sollte man das gemeinsam untersuchen? Rum könnte was mit den Vorfällen vor 17 Jahren zu tun gehabt haben. Und damit entlässt uns Go schon eine Woche Pause. Ja, die große Frage ist ja, woher war denn damals der Codename Rum bekannt? Also Rum wird ja nicht zu Leuten hingehen und sagen, hallo, ich bin Rum. Es könnte ja sein, dass Koji noch am Leben war quasi. Beziehungsweise, dass er einfach nur bewusstlos war, bevor er das APTX bekommen hat und getan hat, dass er bewusstlos ist. Und Rum sich dann irgendwie am Telefon gemeldet hat. Ja, Rum hier Auftrag ausgeführt und so. Und dass er das so noch schnell machen konnte. Ja, okay. Es gibt auch die Spekulation, dass Koji mit den Scheren, die er in der Hand hatte, nicht nur die Todesnachricht gemacht hat, sondern vielleicht auch das Auge von Rum verletzt haben könnte vor 17 Jahren. Stimmt, ja. Vielleicht war Rum vor 17 Jahren halt noch nicht die Nummer 2, sondern halt ein frischer Agent mit einem Codenamen gerade und hat sich in den letzten 17 Jahren hochgearbeitet. Und da hat er quasi vielleicht seine Augenverletzung her. Beziehungsweise, wenn er denn überhaupt verletzt ist, das Auge. Das ist ja, ja, ein Glasauge oder was oder irgendwas. Ja, es ist endlich ganz klar, sein Auge ist eine Prothese. Ja, gut. Auf jeden Fall, das Auge ist irgendwie verletzt. Könnte es daher stammen? Con sagt übrigens am Ende noch, dass er das noch überprüfen wollte, bevor sie zur Zeugenaussage gehen. Das spreche ich jetzt nochmal an wegen dem Ausblick auf Kapitel 951. Denn da gibt's. Wir nähern uns ja jetzt dem Film. Und bei Film 18 war es ja auch schon so, obwohl Film 18 keine Auswirkung auf die Handlung direkt hatte des Mangas, kam zum gleichen Zeitpunkt im Manga eine wichtige Storyline. Ja, die um Akais Rückkehr, die war damals ja, ne? Ja, genau. Genau. Und da liegt natürlich jetzt die Vermutung wieder nahe, dass Gosho das jetzt wieder ähnlich macht, dass zum Zeitpunkt, wo eine schwarze Organisationsfilm ins Kino kommt, auch eine schwarze Organisationshandlung im Manga erscheint. Was natürlich beiden Seiten von den Verkäufen her wahrscheinlich helfen würde. So. Für Kapitel 951 gibt es jetzt einige Sachen, wo man anknüpfen könnte. Zuerst mal gilt es, die Postkarten von Gosho zu beachten. Er hat ja wieder Neujahrspostkarten verschickt, wo Leser ihm Postkarten mit Fragen einschicken können, dann schickt er welche zurück mit Antworten. Die meisten davon sind irgendwie frohes neues Jahr, viel Glück bei deinen Prüfungen und sowas. Halt das Übliche. Aber ein paar Fragen werden auch beantwortet. So. Da hat Gosho auch geschrieben, Subaru wird bald im Manga auftauchen. Super. Das war jetzt dieser Fall. Dann hat er geschrieben, Masumi und Mary werden bald auftauchen. Was jetzt natürlich in den nächsten Kapiteln sein könnte. Und er hat geschrieben, Jin wird sehr bald im Manga auftauchen. Oh. Ob das jetzt schon nächstes Kapitel ist? Fragezeichen. Aber also ich vermute eher, dass Masumi und Mary dann irgendwie in Erscheinung treten. Beziehungsweise das Mystery Girl in Seras Hotelzimmer. So könnte das weitergehen. Und dann eben noch die beiden Sachen, die ich gerade angesprochen habe, dass es jetzt nochmal explizit erwähnt wird, dass sie ihre Zeugenaussage machen müssen, Con und Agasa. Das wird nicht sehr oft erwähnt, Con. Ein paar Mal ist es schon vorgekommen, dass sie nach dem Fall auch zu Zeugenaussagen hin müssen, auf die Polizeirevier. Da gibt es jetzt die Spekulation, wo es jetzt wieder explizit angesprochen wird, im Tokio Polizeipräsidium arbeitet ja jetzt auch Juhe Kuchen. Genau. Und dass das jetzt vielleicht wieder eine Möglichkeit wäre, ihn reinzubringen. Man hätte ihn natürlich auch schon bei jedem anderen Fall in Tokio irgendwie mit einbringen können, aber naja, nein. Das ging ja irgendwie nicht Gosho, warum nicht? Fragezeichen. Und das andere ist natürlich, dass Gosho jetzt diesen Handlungszweig aufgebaut hat, dass Camel eben in der Kudo-Villa ist und auf Ai, die allein zu Hause ist, aufpasst. Das wurde ja im ersten Kapitel etabliert, aber in den nächsten beiden Kapiteln nicht mehr aufgegriffen. Und da ist jetzt die Frage, warum macht sich Gosho die Mühe, das einzuführen, beziehungsweise das zu etablieren? Ob da nicht noch angeknüpft wird, dass Ai irgendwie, wo sie jetzt allein zu Hause ist, ob da mit ihr irgendwas passiert und Camel kann es nicht verhindern oder Camel kann es verhindern oder ob in der Richtung nicht was passiert. Warum? Weil Gosho macht ja eigentlich sonst fast nie was ohne Grund, dass es hinterher später nochmal wichtig wird. Im Prinzip jeder Dialog ist ja für den Fall wichtig am Ende. Dann so, das ist ja fast eine Seite mit Handlung, wo Akai das sagt und wo man sieht, wie Camel das Haus beobachtet. Das wird er wohl nicht ohne Grund eingeführt haben. Also daran könnte 951 vielleicht auch anknüpfen. Also man sieht, im Gegensatz zu anderen Kapiteln, wo man nie so weiß, er könnte alles machen, haben wir hier schon einige nette Anhaltspunkte, wie ich finde, die für eine saftige Black Organization, schwarze Organisationshandlung jetzt passend zum Film führen könnte. Also spannend, spannend. Wir bleiben für euch am Ball. Ja, genau. Also wäre natürlich wünschenswert, dass es so weit kommt. Aber ich vermute jetzt, dass er das nicht weiter aufgreift, nachdem er schon diesen zweiten Fall draus gemacht hat, aus dem ABTX-Mysterium da. Also irgendwann muss auch mal Schluss sein. Jetzt müssen die Detective Boys mal wieder zelten gehen oder was weiß ich was. Tippe ich stark drauf. Gut, dann sind wir auch durch mit dem heutigen Podcast. Falls ihr noch genaueres wissen wollt zu dem letzten Fall oder auch zu den kommenden Kapiteln, die ja bald schon veröffentlicht werden. Da werden wir natürlich auch im News-Podcast drüber sprechen. Aber vorab gibt's auch schon exklusive Informationen bei uns im Conan-Forum unter conanforum.org und natürlich dann später auch die News auf conannews.org und noch ein bisschen später auch Informationen im Wiki auf conanwiki.org, also da immer gerne mal vorbeischauen und auch mit uns im Conan-Forum über die aktuellsten Kapitel diskutieren. Immer gern gesehen. Ansonsten sind wir auch zu finden auf Facebook, facebook.com/conannews, instagram.com/conannews, twitter.com/conannews, youtube.com/conannews und unser Podcast ist auch auf iTunes zu finden. Dort sind wir als Conancast oder Conannews zu finden. Einfach mal in die Suche oben eingeben und dann findet ihr uns schon und könnt uns kostenlos dort abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage tschüss, bleibt sicher und bis zum nächsten Mal. Tschüss allerseits. Tschüss, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal.